Kapitel 66. Säen und Ernten. Die Bibel stellt ein klares Gesetz von Saat und Ernte auf. In 2. Korinther 9, 6-11 spricht der Apostel Paulus darüber. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. In dieser Passage geht es nicht darum, der Gemeinde den Zehnten oder unser regelmäßiges Opfer zu geben. Paulus spricht von Christen, die damals anderen Christen, die Mangel litten, Geld gaben, er verwendet die Begriffe Säen und Ernten. 1983, Jahre bevor wir heirateten, redete Gott unabhängig voneinander mit meiner Frau und mir und fing an, uns das Prinzip von Säen und Ernten zu lehren. Seit dieser Zeit haben wir es in unser Leben integriert. Es ist zu einer der wunderbarsten Erfahrungen in unserem Leben als Christen geworden. Lass mich dir ein paar der Prinzipien weitergeben, die Gott uns durch diese Passage gelehrt hat. Du wirst immer im direkten Verhältnis zu dem ernten, wie du zuvor gesät hast. Schauen wir uns nochmal Vers 6 an, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Die Schrift ist sehr klar. Wenn du eine große Ernte möchtest, musst du viele Samen säen. Es gibt da etwas, was ich nie verstanden habe, als ich viele Jahre lang Gemeinden gegründet und als Pastor gearbeitet habe. Die meisten Menschen möchten eine große Ernte. Sie möchten, dass Gott sie segnet und sie möchten von Gott empfangen. Aber sie säen nur sehr wenige Samen aus. Kannst du dir einen Landwirt vorstellen, der sich entscheidet, sein Korn nicht auszusäen, weil er das meiste davon lieber für seine Familie zurückbehalten möchte, damit sie viel Brot essen können? Wenn er das tut, wird er nie genug haben. Er wäre viel schlauer, ein Jahr mit weniger zu leben und die Samen großzügig auszusäen, damit er im kommenden Jahr dann eine größere Ernte einbringen kann. Dann hätte seine Familie mehr zu essen und er mehr Samen zum Säen. Vor kurzem habe ich Pastor Rick Warren auf YouTube lehren hören. Er sagte etwas sehr Beeindruckendes bezüglich großzügigen Gebens. Er erzählte, wie seine Frau und er bei ihrer Hochzeit vor fast 40 Jahren beschlossen hatten, den Prozentsatz ihrer Geldspende jährlich zu erhöhen. Zum Zeitpunkt, als mein Buch gedruckt wurde, gaben sie 91% ihres Einkommens weg. Kein Wunder, dass er sehr reich ist. Als ich auf der Bibelschule war, hatte ich einen Mentor. Ich erinnere mich, wie er immer zu mir sagte, Reinhard, sei immer großzügig, denn du kannst Gott im Geben nie übertrumpfen. Wenn du Gott mit dem Maß eines Löffels gibst, wird er dir mit dem Maß einer Schaufel zurückgeben. Schauen wir uns einen anderen Vers an, der diese Tatsache klar unterstreicht. In Lukas 6, 38 steht: Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zum Esst, wird euch wieder zugemessen werden. Hier stellt Gott das gleiche Gesetz von Saat und Ernte auf. Das Maß, mit dem du gibst, entspricht genau dem Maß, mit dem du ernten wirst. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich eine Rechnung über $400 bezahlen musste. Ich hatte nur $100. Die Rechnung war am nächsten Tag fällig. Also sagte ich zu meiner Frau, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir beten, dass Gott den Restbetrag von $300 besorgt oder wir geben die $100, die wir schon haben, weg. Für die meisten Menschen ergibt das keinen Sinn, denn sie sind nur mit der weltlichen Mathematik vertraut, aber nicht mit der Mathematik vom Reich Gottes. Im Mathematiksystem dieser Welt sind 400 bis 100 gleich 300. Wenn du also 400 brauchst und nur 100 hast, fehlen dir noch 300. Aber die Mathematik im Reich Gottes funktioniert völlig anders. Hier sind 100 bis 100 gleich 1000. Wie ist das möglich? Die Bibel sagt, gib, und es wird dir gegeben werden, ein volles Maß. So entschlossen wir uns, der Reich Gottes Mathematik zu vertrauen und sie praktisch anzuwenden. Ich gab meine $100 weg und glaubte fest daran, dass die Mathematik von Gottes Reich funktionieren würde. Gleich am nächsten Tag, an dem Tag, an dem die Rechnung fällig war, gab uns jemand $1000. Wir beglichen unsere Rechnung und beschlossen dann, weil ich derzeit nicht mehr Geld brauchte und die Mathematik vom Reich Gottes sowie das Zählen so viel Spaß machten, den Rest des Geldes einfach wegzugeben. So funktioniert das Gesetz von Saat und Ernte, das eindeutig in der Bibel verankert ist.